Bahnstraßen herum. Geht nicht arbeiten, ich frag mich warum. Stehlen und nichts tun, das ist eure Welt. Die Sucht in den Augen, die Gier nach dem Geld. Sag mir den Grund für dieses Leben. Ich bin doch nicht blind und kann's nicht verstehen. Fang endlich an, darüber nachzudenken, anstatt sinnlos bekifft irgendwo rumzuhängen. Anstatt sinnlos bekämpft, irgendwo rumzuhängen.